Hadith Nummer 14. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, möge Allahs Segen und Frieden auf ihm sein, sagte: Ich schwöre bei dem, in dessen Hand mein Leben ist, dass keiner von euch sich als gläubig ansehen darf, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe zu seinem Vater und seinem eigenen Sohn.